unordentlicher und flüchtiger konnte allerdings ein Schreiber kaum arbeiten. Wie aber, wenn sich nachweisen ließe, dass unser Registrator doch mit Überlegung ans Werk gegangen sein muss? Man sehe sich noch einmal die schon aufgezählte Reihenfolge der registrierten Stücke an. Da folgen sich Stücke von November, Dezember in sich geordnet, Juni, Juli in sich geordnet, August, richtige Folge auf Juni, Juli und so weiter. Bei dieser Reihe ist zwar die Folge als ganze Kette betrachtet systemlos, in den einzelnen Gliedern der Reihe ist aber eine planmäßige Anordnung unverkennbar. Man braucht kein Prophet zu sein, um voraussagen zu können, dass in allen mittelalterlichen Papstregistern die Chronologie faule Stellen aufweisen muss. Wer mit mir den Untersuchungsweg gewandert ist, der weiß auch, warum das so ist. Die Unmöglichkeit, ein in allen Teilen festes und einwandfreies chronologisches Gerüst aufzubauen, aus dem Nichts zu erschaffen, zwang die Humanistenfälscher, Praktiken in Anwendung zu bringen, die geeignet schienen, die vielen schadhaften Partien in der Chronologie nach Möglichkeit zu übertünchen. Der beste Ausweg bestand natürlich darin, den Briefen überhaupt kein Datum beizufügen. Hören wir Rodenberg über die Datierung der Register des 13. Jahrhunderts. Die Registenbriefe sind in der Regel datiert. Wir treffen zwar auf manche, ja ganze Gruppen, welche unvollständig oder gar nicht datiert sind. Manchmal ist auch auf die genaue Datierung mit Bewusstsein verzichtet worden. Man gab der Datierung des ersten Schreibens der ganzen Gruppe ein Generaldatum, unbekümmert darum, dass dasselbe nicht für alle Stücke genau richtig war. Im Register Gregus des Ersten, beziehungsweise in zwei Auszügen aus diesem Register, die Ewald mit PA und PB bezeichnet, ist mit einem besonders interessanten Kniff gearbeitet worden. Dieselben Daten wurden von PA als Schlussdatum zum Ende des vorhergehenden, von PB als Anfangsdatum zum Anfang des folgenden Briefes gestellt. Wie Ewald annimmt deshalb, weil bereits in dem Archetypus des Registers der PA und PB als Vorlage diente, die Daten zweideutig angebracht waren, indem sie nicht näher charakterisiert zwischen zwei Briefen standen. Zweideutigkeit. Wir stoßen hier auf einen Fälscherkniff, mit dem wir uns schon im 10. Kapitel des 2. Heftes eingehender beschäftigt haben. In recht kindlicher Weise versucht das Register Johanns des 8. die chronologischen Klippen zu umschiffen. Man findet hier bei einer ganzen Reihe von Stücken als Datumsangabe die kurze, unschuldig aussehende Formel Data ut supra, das heißt Datum wie oben, Datum wie der obige Brief. Dieser lakonische Hinweis ist nun, wie Kaspar ermittelt hat, ganz sinnlos. Wie man den Vermerk auch drehen und deuten mag, in den meisten Fällen kann die Angabe auf keinen Fall stimmen. Siehe Kaspar, Seite 103 und Seite 131. Fünftens, Zweideutigkeit, doppelte Buchführung, Disharmonie der Namen und Daten. Es ist zum besseren Verständnis nötig, hier ein wenig auszuholen. Die auf Schritt und Tritt zu beobachtende Disharmonie zwischen Namen und Datum, Ereignis und Datum, spielt mit in erster Linie den Verräter der künstlich gelehrten Geburt der mittelalterlichen Geschichte. Was ist unter Disharmonie von Namen, also Ereignis und Datum, zu verstehen? Antwort: Die Unvereinbarkeit, die Nichtübereinstimmung eines Ereignisses oder Namens mit einem bestimmten Datum. Beispiel: Ein mittelalterlicher Papst kann nicht im Frühjahr eines bestimmten Jahres an die Teilnehmer einer Synode einen Brief schreiben, wenn diese Synode erst im Herbst des angenommenen Jahres zusammengetreten ist. Oder: Dieser Papst kann nicht an einen Erzbischof X in A ein Schreiben richten zu einem Zeitpunkt, an welchem dieser X noch Bischof in B ist. Oder: Als Teilnehmer an einem mittelalterlichen Reichstage kann kein Mann auftreten, der zufolge echter Nachrichten zu der Zeit bereits gestorben ist. In der papiernen Überlieferung wimmelt es, wie gesagt, von derartigen Disharmonien und Daten, eine Erscheinung, die uns nicht mehr überraschen kann, hängt sie doch eng mit der Natur der universalen Geschichtserdichtung zusammen. Bei den gewaltigen Ausmaßen, welche die universale Aktion mit ihrem Fortgange annahm, bedeutete ein fehlerfreies, hundert- und aberhundertfaches Verweben und Verschlingen der erdichteten Namen und Daten eine Aufgabe, an der alle Kunst und Vorsicht scheitern musste. Es ist dabei in Betracht zu ziehen, dass die Aktion sich über Jahrzehnte hinzog und dass also die zweite und dritte Fälschergeneration auf einem in vieler Hinsicht unfertigen und schwankenden Unterbau mit Hilfe eines nur die Hauptlinien enthaltenen Grundplanes weiterbauen mussten. Mochten auch die einzelnen Fälschersektionen im fortwährenden lebhaften Gedankenaustausch stehen und mochte auch die denkbarste Mühe aufgewandt werden, sich gegenseitig in die Hände zu arbeiten, als Menschen mit endlichem geistigen Gesichtskreis reichte ihre Kraft nicht aus, in jedem Moment die gewaltig drängenden Konzeptionen als Ganze hell zu überblicken und jede Einzelheit in den Kreis der Betrachtung zu ziehen. Die Geschichtsfabulisten haben nichts unversucht gelassen, die Disharmonien nach Möglichkeit zu vermeiden, aufzulösen oder zu verschleiern. Ein sehr häufig begangener Weg besteht darin, einen der beiden Faktoren, Namen oder Datum, teilweise oder ganz zu ignorieren. Bei einem Briefe beispielsweise wird der Absender und der Empfänger genannt, ein Datum aber nicht angegeben. Oder der Absender und das Datum werden mitgeteilt, aber des Empfängers Name verschwiegen. Oder nur das Datum angegeben, dagegen sowohl der Absender als auch der Empfänger nicht mit Namen genannt. Dieser Trick ist besonders in Kopialbüchern und Registern in Anwendung gekommen, aber mit einer so auffälligen Konsequenz, dass man die Absicht mit dem Stocke fühlen kann. Als Beispiel sei vorerst die Handschrift nach 5077 der Hofbibliothek in Wien aufgeführt, die eine Sammlung von Urkunden, vornehmlich der Päpste des 14. und 15. Jahrhunderts, enthält. Wir erfahren über diese Sammlung durch Trost: Das Eingangsprotokoll ist weggelassen, nicht selten fehlt auch die Arenga und gewöhnlich auch das Schlussprotokoll einschließlich der Datierung. Dagegen ist so gut wie niemals der Versuch gemacht, Eigennamen zu unterdrücken. Auch das Johannregister mit seinen Data ut Supra-Vermerken muss in diesem Zusammenhang noch einmal herangezogen werden, weil hier in der Regel Absender und Empfänger der Briefe genannt wird, muss das Datum in Form einer nichtssagenden Angabe unter den Tisch fallen. Ein anderer, viel angewandter Verschleierungstrick besteht in der versehentlich zweimaligen Anführung einer Urkunde, eines Briefes im Kopialbuch oder Register. Auch in der literarischen Überlieferung, in den Annalen, Chroniken und so weiter, spielt die versehentlich zwei- oder mehrmals angeführte, aber das zweite Mal modifizierte Tatsache eine hervorragende Rolle. Ich habe bereits früher in Heft 2 auf diese Erscheinung hingewiesen und ein Beispiel aus den Fuldaer Annalen namhaft gemacht. Dass es sich in diesem und in den noch zu erwähnenden Fällen nicht um Versehen und Flüchtigkeit handelt, sondern dass bewusste Absicht am Werke gewesen ist, beweisen die Varianten, die die zweite Ausführung desselben Stückes bietet. Eben um solche Varianten anzubringen, griff man zu einer doppelten Buchführung. Sehr oft betrifft die Abweichung des zweiten Textes nicht den eigentlichen Inhalt, sondern nur Kleinigkeiten, wie einen Personen- oder Ortsnamen, die Datierung und so weiter. Folgendes Beispiel stammt aus dem Briefbuch des Johann von Arbois. Ein Brief des Königs von Armenien an Clemens V. findet sich vollständig im Foliant 7.7. Noch einmal beginnt ihn der Schreiber im Foliant 8. Nach zwei Zeilen merkt er die eigene Gedankenlosigkeit und bricht diese zweite Kopie ab, mit Hinterlassung von nichts weniger als 4 zum Teil bedeutenden Varianten gegenüber der ersten Kopie in diesen zwei Zeilen.